energetic or jetzt way I, Kass verletz on in Warnungsschmerz signal e can erh hen oder veringer nach spezifischen erin. FR by Spiel, when C ein Verstachung KN Chol W Rand Versuchen, Office K Pine Brennen des Gebud, CKNNT Enoch Wissenberger Verletzung bis C sind sicher, while Warnung Signale sind Kraft GESETZT, die FR ein mehr signifikanten Grund, Kass Berleben. Die Wissenschaft hat in LLT das dies Weltrang die Wichtige Kiet der Warnungssignale passiert im Geist, die Jeff HRT hat die Schlussfolgerung das Jeff HL des Schmerzes Word aus Gelsainter Chuntrad auf im Geist.